Abdel Aziz Bouteflika, Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, richtete jüngst ein Beileidstelegramm an Marschall Kim Jong-un. Im Zusammenhang damit, dass es in den nördlichen Gebieten der DVRK infolge des Hochwassers viele Menschenopfer und materielle Schäden gab, bekundete der algerische Präsident im Namen der Regierung und des Volkes von Algerien und in seinem Namen dem Genossen Kim Jong-un mit tief empfundenem Beileid volle Solidarität und Mitgefühl. Durch Kim Jong-un drückte er sein Mitleidgefühl gegenüber den Hinterbliebenen der Opfer aus. Er bezeigte dann dem Genossen Kim Jong-un Hochachtung.